Gottfried Keller, der grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Band, elftes Kapitel, Dortchen Schönfund. Nach einigen Tagen war ich mit dem Ordnen der Studienblätter und der Wiederherstellung der größeren und kleineren Kartonlandschaften zu Ende. Die letzteren waren vorläufig, bis die aus der Hauptstadt zu beziehenden Einfassungen anlangten, an die ihnen bestimmten Orte gehängt worden, wo der Graf sie abwechselnd mit Zufriedenheit betrachtete. Ohne einen größeren Wert beanspruchen zu können, erhöhten sie in der Tat den malerisch ernsten Anblick des Bibliothekssaales und verschafften mir das wohltuende Gefühl, sie als Zeugnisse ehrlichen Wollens an solcher Stelle gerettet zu wissen, wie ich schon bemerkt habe. Dazu ließ es der Graf nicht an aufrichtenden Äußerungen fehlen. »Mögen Sie die künstlerische Laufbahn fortsetzen oder nicht«, sagte er, »so werden mir die Bilder fast gleich wert bleiben, im ersten Falle als Wegezeichen eines Entwicklungsganges, im anderen als Illustration oder Ergänzung ihrer Jugendgeschichte, die ich nun durchgelesen habe. Jeder braucht Liebhabereien. Die meinigen dehne ich nun aus auf das Wahrnehmen eines Lebensganges, wie der ihrige sich darbietet. Sie sind ein wesentlicher Mensch, aber sie leben in Symbolen, sozusagen. Und das ist ein gefährliches Handwerk, besonders wenn es in so naiver Weise geschieht. Doch wollen wir darüber uns jetzt keine grauen Haare wachsen lassen, wenigstens nicht Sie, denn was mich betrifft, so kann ich dieses Sprichwort leider nicht mehr gut anwenden. Was mir zunächst obliegt, ist die Vergütung, die ich Ihnen für diesen Schmuck meines Büchersaales zu leisten habe.« »Das haben Sie ja schon getan«, sagte ich, fast erschrocken, dass ich schon wieder Geld erhalten sollte. So verdächtig war mir dies ungewohnte Glück. Und doch zierte ich mich eher, als dass es mir ernst war, ohne doch die Ziererei zu beabsichtigen. Denn der Graf dauerte mich in meine eigene Armut hinein, ob so starken Ausgaben. Er rief aber, »Machen Sie keine Umstände, mein Lieber. Es soll nicht ein Kaufpreis sein, denn ich weiß wohl, dass solche Sachen nicht leicht an Mann zu bringen und für jedermann brauchbar wären. Es ist vielmehr eine Diskretionsfrage für mich und für Sie eine Notwendigkeit. Da das also nun zusammentrifft und außerdem zur Durchführung unseres ungewöhnlichen Abenteuers beiträgt, warum sollten wir demselben die Ehre nicht antun?« Hiermit schob er mir eine Papierhülle voll Banknoten in die Brusttasche. Es war, wie ich später fand, die gleiche Summe, wie er mir schon ausbezahlt, so dass ich also schon doppelt so reich dastand als nur vor einigen Tagen. Nun, fuhr er fort, sprechen wir von der Hauptsache, davon nämlich, was Sie beginnen wollen. Ich fühle auch, dass Sie umsatteln sollten. Für Ihren biederen Landschafter ist Ihre Einrichtung zu weitläufig, zu winkelig, zu irrgänglich und unruhig. Da muss ein anderer Hausmeister hinein. Aber nicht so trübselig und unfreiwillig muss es geschehen, sondern, wie wir schon gesagt, mit dem Anstand eines freien Entschlusses, der allenfalls auch anders zu fassen war. Dem Anstand ist ja schon Genüge getan durch die Aufnahme, welche Sie meinen zweifelhaften Erzeugnissen gewähren. Nein, in meinem Sinne nicht. Sie müssen sich selbst noch den Beweis leisten, dass Sie, wenn auch nicht glänzend, doch mit Ehren bestehen könnten bei dem Berufe, den Sie gewählt. Dann erst mögen Sie sich bedanken und daran vorbeigehen. Malen Sie bei uns ein fertiges Bild mit gesammelter Kraft, aber leichten Herzens, keck und ohne Sorgen, und ich will wetten, wir verkaufen es. Ich schüttelte abermals den Kopf, da ich an die Monate dachte, welche ein solches Unterfangen noch kosten würde. Diese Tat, sagte ich, selbst wenn sie gelänge, würde ja wieder nichts anderes als eines der Symbole sein, von denen Sie sagen, Herr Graf, dass ich in Ihnen lebe, und in diesem Falle eines, das mir doch zu kostspielig wäre. Auch haben Sie selbst mit Ihrer Großmut dahingewirkt, dass die Heimreise mir nun in den Gliedern liegt. Hören Sie an, versetzte er, wir wollen ohne längeres Zaudern vorgehen. Aber eine Nacht müssen Sie die Frage noch beschlafen. Machen Sie sich auf morgen früh reisefertig, der Wagen soll bereitstehen. Dann bringe ich Sie, je nach Ihrem letzten Worte, entweder zur Station, der nach der Schweiz durchgehenden Post, oder wir fahren zusammen nach der Hauptstadt, wo ich ohne dies zu tun habe und wo Sie die für Ihre Arbeit nötigen Einkäufe besorgen. Soll es gelten? Ich schlug ein, zweifelte aber nicht, dass ich den Weg in die Heimat wählen werde. Diesen Tag sollte das Essen in dem sogenannten Rittersaale eingenommen werden, einem in den oberen Stockwerken liegenden und mir noch unbekannten Raume. Dorothea kam in die Bibliothek, uns das zu verkünden. Es sei dort, vermöge der Sonnenseite, heute eine so milde Temperatur, dass der Saal nicht brauche, geheizt zu werden und der schöne Herbsttag zu den Fenstern hereinspazieren könne. Sie selber sah, wie ich mit stillem Erstaunen wahrnahm, einem hellen Junitage gleich. Auch der Graf betrachtete sie überrascht einen Augenblick. Sie war in schwarzen Atlas gekleidet, trug um Hals und Brust eine vornehme Spitzenzierde, und in dieser verlor sich eine Perlenschnur. Die dunkle Lockenlast aber war heute mit besonderem Schwung nach dem Nacken zurückgeworfen, während die hierdurch zutage tretenden lichten Felder der Schläfengegend dem Kopf einen Ausdruck von Freiheit, wo nicht von Stolz, verliehen. »Was hast du denn vor, dass du dich so aufgeputzt?« sagte der Graf. »Erwartest du Gäste, von denen ich nichts weiß?« »Nichts weiter habe ich vor,« erwiderte sie, »als dass ich dem schönen Wetter und dem Saale zu Ehren ein bisschen Staat machen will. Dazu hoffe ich, durch das Ensemble aller dieser Dinge unserem Freund, dem Herrn Lee, einen bunten Eindruck zu verschaffen. Vielleicht, wenn er seine Geschichten fortsetzt, beschreibt er es einst auf einer halben Seite, und mit dem Saale schmuggelt sich meine fragwürdige Figur zugleich in das Buch hinein. Heute steht übrigens Narzissus im katholischen und im protestantischen Kalender, und da dürfen wir uns allerseits ein wenig der Eitelkeit hingeben. Nicht so, Herr Heinrich?« Obgleich sie diese Rede in einer halb weichmütig ernsten, halb anmutig lächelnden Weise vorbrachte, welche keine bösliche Absicht verriet, so schien mir doch das Wort Narzissus eine Stichelei auf die Selbstbespiegelung meines Schreibbuches zu sein, zumal mir nicht recht wohl dabei war, es aus der Hand gegeben zu haben. Aus welcher Tiefe, sei es des Urteils oder des bloßen Scherzes, solche Sticheleien aufsteigen mochte, sie dünkte mich gleichermaßen beschämend, und ich fühlte die Röte im Gesicht, ohne ein Wort der Erwiderung zu finden. Sie beachtete das aber nicht und merkte nichts davon, so dass ich ihr wohl zu viel Absicht zugetraut haben mochte. Der erwähnte Saal war wirklich bunt genug, aber mit Würde und Feierlichkeit. Ein scharlachroter Teppich spannte sich über den ganzen Fußboden. Der Plafond war in seiner Länge und Breite von einem einzigen Freskogemälde bedeckt. Der Wandraum zwischen demselben und der etwa mannshohen dunklen Holzbekleidung durchaus mit den Bildnissen der Vorfahren behangen. Über einem schwarzen Marmorkamine türmten sich alte Waffen und Rüstungen empor. Andere, feinere Waffen glänzten in Glasschränken, besonders kostbare Degen und Schwerter, deren Abbilder man auf manchem Bildnisse ihrer ehemaligen Träger wiedererkannte. Es waren aber auch Waffenstücke aus Jahrhunderten da, in welche keine Bilder zurückreichten. So zeigte ein kleiner, dreieckiger Schild, noch kaum erkennbar, das älteste einfache Wappenbild des Geschlechtes, das nur eines von den 20 Feldern des jetzigen Wappenschildes ist, auf dessen oberem Rande 4 gekrönte Helme sitzen, wie 4 Hähne auf einer Stange. Ich konnte mich nicht enthalten, eifrig umherzugehen und die Augen an all den schönen Dingen zu weiden. Der Graf erklärte mir ein und anderes, Dorothea brachte Schlüssel herbei und öffnete die wohlverwahrten Schränklein eines großen Buffets, in welchen ein altertümlicher Silberschatz schimmerte. Andere Schränke waren in das Holzgetäfer der Wände eingelassen und enthielten Handschriften auf Pergament mit glänzenden Miniaturen, viele Urkunden mit hängenden Siegeln, in Holz- oder Silberkapseln, auch ohne Kapseln und halb zerbröckelt. Der Graf zog ein paar solcher Urkunden hervor und entfaltete sie. Ich konnte sie aber nicht lesen, denn sie stammten aus dem 12. oder gar 11. Jahrhundert und waren kaiserliche Briefe, die sich auf den Fleck Landes bezogen, auf welchem wir standen. Als ich meine Verwunderung über so reiche Erinnerungen und Denkmäler bezeugte, dergleichen ich noch nie gesehen, bemerkte der Graf, er habe eben den ganzen Familienkram in diesem Saale aufgestapelt, wo derselbe sein Dasein genießen möge, ohne die Lebenden auf Schritt und Tritt zu behelligen. Seine Freude daran sei nur eine mäßige und nicht größer, als sie etwa jeder Sammler auch empfinde. »Ei«, sagte ich, »solche Anschaulichkeit und Durchsichtigkeit einer langen Vergangenheit, die sich auf uns selbst bezieht, lässt sich doch nicht willkürlich vergessen und verwischen, und man sollte sich ihrer freuen können, ohne sie unfreisinnig zu missbrauchen.« Man sollte es denken. Wer aber die Erfahrung davon hat, weiß, dass man unter Umständen der 6 oder 7 Jahrhunderte müde werden kann. Ich habe mir auch schon gewünscht, in einem freien Rechtsstaate, einer erhaltenden Aristokratie anzugehören, vermöge der Abkunft. Das Wort Aristokratie natürlich nur im Sinne erhöhter freiwilliger Leistungen verstanden. Allein das sind Träume aus verschiedenen Gründen, und so bleibt einem Adelsmüden nur der Ausweg, gelegentlich im allgemeinen Volkstume aufzugehen. Das hat aber auch seine Schwierigkeiten und ist ohne glückliche Ereignisse nicht so leicht auszuführen. Und so lässt sich auch hier das Schicksal weniger lenken, als man glauben sollte. Mein Vater, der lediglich durch seine Geburt ein Reiterführer war, ist in der Heeresfolge des französischen Revolutionswesens in Russland elend ums Leben gekommen. Mein älterer Bruder, der für einen Querkopf galt, ging nach Südamerika, um in seiner Art ein neues Leben zu beginnen. Allein, da fiel er erst recht dem unvernünftigen Zufall anheim und verlor frühzeitig in dortigen Händeln das Leben. Von einer iberischen Adelsdame, mit der er sich kurz vorher ehelich verbunden haben soll, ist uns niemals eine weitere Nachricht zugekommen. Nun bin ich der Majoratsherr, und die ganze Herrlichkeit steht auf meinen 2 Augen, da ich absolut der Letzte unserer Linie bin. Hätte ich einen Sohn, so wäre ich schon mit ihm nach der neuen Welt gegangen, um in der verjüngenden Volksflut unterzutauchen. Für mich allein lohnt es nicht mehr der Mühe, sintemal ich im Übrigen mich mit dem Leben nicht unzufrieden fühle. Doch setzen wir uns zu Tisch, da es unserer Dame einmal gefällt, die Ahnfrau zu spielen. »Das tu ich. Mir gefällt es einstweilen recht wohl in diesem Saale, der nicht zu unterschätzen ist«, ließ sich Dorothea mit einiger Gemessenheit vernehmen, die mich wieder verlegen machte, weil ich diese neue Laune nicht verstand und sie weder tadeln noch bewundern konnte. Indessen war der Aufenthalt in der Tat feierlich, sowohl durch die hereinflutende sonnige Luft als durch den Duft eines feinen Räucherwerks, das vorher in dem Raum verbrannt worden war. Die Farbenpracht, die uns umgab, schien hierdurch noch an Kraft und Tiefe zu gewinnen. Nachdem wir eine Weile in mehr abgebrochener, flüchtiger Unterhaltung gesessen, wendete sich Dorothea mit freundlich herablassendem, jedoch halb gleichgültigem Wesen ganz wie eine große Dame an mich und sagte, »Nun, Herr Lee, auch Sie sind ja nicht unempfindlich für ein gutes Herkommen, und in Ihrem bürgerlichen Stande freuen Sie sich Ihrer wackeren Eltern und versichern sich beim Beginn Ihrer Aufzeichnungen, dass Sie wohl auch 32 brave Ahnen besitzen, wenn auch unbekannterweise.« »Allerdings«, gab ich mit Selbstzufriedenheit und gelindem Trotze zur Antwort, »allerdings bin ich auch nicht auf der Straße gefunden.« Da klatschte sie plötzlich jubelnd in die Hände, indem sie ihre gewöhnliche, natürliche Art wieder aufnahm und rief fröhlich, »Nun hab ich Sie gefangen, mein wohlgeborener Herr. Ich bin nämlich auf der Straße gefunden, wie Sie mich da sehen.« Ich sah sie verblüfft an und wußte nicht, was das heißen sollte, indessen sie fortfuhr, sich zu freuen und sagte, »Ja, mein gestrenger Herr von braver Abkunft, ich bin das richtigste Findelkind und heiße mit Namen Dortchen Schönfund und nicht anders, so hat mich mein lieber Pflegevater getauft.« Nun blickte ich verwundert den Grafen an, der lachte. »Ist das nun also das Ziel deines Witzes?« Wir mussten nämlich dieser Tage lachen, als wir ihre Worte lasen. »Wenn sie sich selbst bei der Nase nehmen, so seien sie sattsam überzeugt, dass sie 32 Ahnen besitzen.« Als wir dann weiterlasen, wie sie sich doch nicht enthalten können, über die Vorfahren einige Betrachtungen anzustellen, schmollte unser Kind hier und klagte, dass alle, Adelige wie Bürger und Bauern, sich ihrer Abkunft freuen und nur sie allein sich schämen müsse und gar keine Herkunft habe. Denn ich habe sie wirklich auf der Straße gefunden, und sie ist meine brave und kluge Pflegetochter.« Er strich ihr liebevoll die Locken zurück, die aus ihrer Verbannung im wohlgebauten Nacken an den gebührenden Platz neben den errötenden Wangen zurückstrebten. Betroffen und gerührt bat ich um Verzeihung für die unbewusste Verletzung ihrer Gefühle, die ich begangen. Meine eigene Beschämung, fügte ich bei, habe ich verdient, da ich mich verlocken ließ, die vermeintliche stolze Gräfin abtrumpfen zu wollen, anstatt sie in ihrer Art und Weise ungeschoren zu lassen. Übrigens sei ihr Herkommen doch noch das Vornehmste, denn sie komme so recht unmittelbar aus Gottes Hand, und man könne sich ja die höchsten und wunderbarsten Dinge darunter denken.« »Nein«, versetzte der Graf, »wir wollen keine verwunschene Prinzessin aus ihr machen. Der einfache Hergang ist übrigens hier jedermann bekannt, und was jedes Kind weiß, dürfen Sie auch erfahren. Vor 20 Jahren, als meine Frau, die einzige, gestorben war, trieb ich mich schmerzlich und trostlos im Lande umher. Eines Abends stieg ich an der österreichischen Donau in einem unserer Stadthäuser ab, das die Geliebte gern und häufig bewohnt hatte. Als ich ins Haus ging, sah ich ein schönes, 2- bis 3-jähriges Kind still auf der Steinbank neben dem Portale sitzen, ohne seiner zu achten. Ich ging nochmals aus, um das Abendrot über dem breiten Strome zu sehen, das die Verstorbene so oft aufgesucht. Das Kind schlief nun. Als ich eine halbe Stunde später zurückkam, weinte es leise und furchtsam. Ich rief jetzt den Hausmeister herbei, der in seiner Teilnahmslosigkeit von nichts wissen wollte, als dass ein Haufen Auswanderer die Stadt durchschwärmt habe, denen das Kind wohl angehöre. Ich befahl, es ins Haus zu nehmen und zu pflegen, und da die Sache langsam und widerwillig vonstatten ging, nahm ich es zu mir und gab ihm von meinem eigenen Essen. Die Auswanderer waren allerdings dagewesen, aber schon auf Flößen und Schiffen die Donau hinuntergefahren. Laut den erhobenen polizeilichen Nachforschungen kamen sie aus Schwaben und gingen nach dem südlichen Russland. Allein weder in ihrer alten noch in der neuen Heimat wollte jemand etwas von dem Kinde wissen. Nirgends wurde ein solches vermisst, nirgends war es in Büchern oder Schriften der Ausgewanderten eingetragen. Eine Bande Zigeuner, die in der Nähe der Stadt erschien, gab Anlass zu neuen Untersuchungen. Aber auch da kam nichts heraus. Kurz, das Kind verblieb mir als Findelkind schönster Sorte, wie sie es da vor sich sehen. Ich verschaffte ihm eine schöne gesicherte Findlingsexistenz, erklärte meine tote Frau zu seiner Patin und nannte es mit ihrem Namen Dorothea. Den Zunamen Schönfund ließ ich durch Amtsgewalt festsetzen, und als die Person sich später gar so gut anließ und ich sie an Kindesstatt in aller Form rechtens adoptierte, ließ ich noch den hiesigen Orts- und Hausnamen dranhängen. So heißt sie nun Schönfund Weberg. Zu einer Gräfin konnte ich sie freilich nicht machen. Es ist auch nicht nötig. »Bin ich nun zu bemitleiden oder zu beneiden?« fragte mich das schöne Wesen mit leicht geneigtem Haupte. »Gewiß nur zu beneiden«, sagte ich, aus meiner gerührten Verwunderung erwachend. »Sie gleichen einfach einem Stern, der aus der Tiefe des Himmels neu erschienen ist und dem man einen Namen gegeben hat. Ein Stern kann aber wieder verschwinden, während die unsterbliche Seele, die jetzt ihren Namen trägt, nie mehr vergeht.« Sie bewegte aber den Kopf leise wie zu einem Nein und sagte, »Mit diesem Trost wollen wir uns nicht stark brüsten. Der Findling wird sich so still wieder drücken, wie er gekommen ist.« Als ich diese Worte nicht recht zu deuten wußte, weil ich die eigene Rede, die sie hervorgerufen, über ihrem Anblick schon vergessen hatte, sagte der Graf zu mir, »Sie müssen nämlich wissen, es ist Dortchens Wahrzeichen, dass sie ganz auf eigene Faust nicht an Unsterblichkeit glaubt, und zwar nicht etwa infolge eingeschulter Dinge oder durch fremden Einfluss, sondern auf ursprüngliche Weise, sozusagen von Kindsbeinen auf.« Dorothea schämte sich, wie über ein verratenes Herzensgeheimnis. Sie drückte das errötende Gesicht auf den Damast des Tischtuches, dass die Locken sich auf dessen Fläche ausbreiteten. Auf mich aber machte der Vorgang einen Eindruck, welcher dem uns befallenen sanften Schreck oder Schauder gleicht, wenn ein Wesen, das uns bereits mit Wohlgefallen umsponnen hat, mit irgendeiner entschiedenen Eigenschaft plötzlich dicht an die Seele herantritt. »Da ich nun ganz erkannt bin und durchaus durchschaut werde«, sagte sie unversehens, sich mit holdem Lächeln aufrichtend, »will ich mich zurückziehen und sorgen, dass wir einen traulichen Winkel für unseren Kaffee finden.« Als ich später den Grafen auf seinen Geschäftsgängen begleitete, da er die Hauptaufsicht über seine Güter selber führte, befrug ich ihn um das Nähere. »Es ist in der Tat so«, antwortete er, »seit sie ihr Urteil nur ein wenig rühren konnte und diese Dinge nennen hörte. Wir wissen die Zeit kaum anzugeben, sagte sie mit aller Unbefangenheit aus dem kindlichsten und reinsten Herzen heraus, daß sie gar nicht absehen und glauben könne, wie die Menschen unsterblich sein sollten. Es kommt allerdings nicht selten vor, daß rechtliche Leute aus allen Ständen dies ursprüngliche schlichte Vergänglichkeitsgefühl ohne weiteres aus der Mutter Natur schöpfen und ohne skeptischer oder kritischer Art zu sein, dasselbe unbekümmert bewahren, wie eine harmlose Selbstverständlichkeit. Aber so lieblich und natürlich wie bei diesem Kinde ist mir die Erscheinung noch nie vorgekommen, und ihre unschuldige Überzeugung veranlasste mich, der ich Gott und Unsterblichkeit hatte liegen lassen, wie sie lagen, meinen philosophischen Bildungsgang noch einmal vorzunehmen. Und als ich auf dem Wege des Denkens und der Bücher wieder da anlangte, wo das Mädchen von Hause aus gewesen und Dortchen mir über die Schultern mit in die Bücher guckte, da war es erst merkwürdig, wie sich das gedanklich bestärkte Gefühl in ihr gestaltete. Wer sagt, dass es ohne Unsterblichkeitsglauben weder Poesie noch Lebensweihe in der Welt gäbe, da hätte sie sehen müssen. Nicht nur Natur und Leben um sie herum, sondern sie selbst wurde wie verklärt. Das Licht der Sonne schien ihr tausendmal schöner als anderen Menschen, das Dasein aller Dinge wurde ihr heilig und ebenso der Tod, den sie sehr ernsthaft nimmt, ohne ihn zu fürchten. Sie gewöhnte sich, zu jeder Stunde an ihn zu denken, mitten in der heiteren Freude und im Glücksgefühl, und dass wir einst ohne allen Spaß und für immer abscheiden müssen. Das ganze vorübergehende Dasein unserer Persönlichkeit und ihr Begegnen mit den anderen vergänglichen, belebten und unbelebten Dingen, unser aufblitzendes und verschwindendes Tanzen im Weltlichte, hat für sie einen zarten, leichten Anhauch von milder Trauer, bald von zierlicher Fröhlichkeit, welche den Druck der schwerfälligeren Ansprüche des Einzelnen nicht aufkommen lässt, während das Gesamtwesen doch besteht. Und welche Pietät und Teilnahme hegt sie für die Sterbenden und Toten, ihnen, welche ihren Lohn dahin haben und abziehen mussten, wie sie sagt, schmückt sie die Gräber, und es vergeht kein Tag, an welchem sie nicht eine Stunde auf dem Kirchhofe zubringt. Dieser ist ihr Lustgarten und ihr Schmollwinkel, und bald kehrt sie fröhlich und übermütig, bald still und nachdenklich davon zurück. Solch anmutige Art eignete sich freilich einstweilen nur für ein so sorgloses, leidenfreies und feingebildetes Leben und für die gesunde Jugendkraft. Dennoch vermehrte die Schilderung derselben meine Teilnahme und Befangenheit. »Glaubt sie denn auch nicht an Gott?« fragte ich. »Schulgerecht«, erwiderte der Graf, »sind allerdings beide Fragen unzertrennlich. Nach Frauenart macht sie sich jedoch nicht viel aus der Logik, da sie hier mit ihren Begriffen nicht fertig ist. Du lieber Gott«, sagt sie, »was kann ich ärmstes Ding wissen? Bei Gott ist alles möglich, auch dass er existiert.« Weiter geht sie aber mit so drolligen Wendungen nicht, vielmehr verursacht ihren Gespräch und Lektüre eine zu große Freiheit oder Frechheit im Ausdrucke, nur Missbehagen, und allzu grobe Ausfälle duldet sie nicht. Sie sehe nicht ein, sagt sie, warum man gegen den lieben Gott, auch wenn man von seiner Abwesenheit überzeugt sei und ihn nicht fürchte, brauche grob und unverschämt zu sein. Das erscheine ihr mehr als eine schäbige, denn tapfere Manier. Nach der Rückkehr von unserem Gange suchte ich mein idyllisches Quartier im Gartenhaus auf, wo ich mich zu lassen gebeten hatte, als ich nach dem Schlosse übersiedeln sollte. Ich fand jedoch das kleine Gemach bewohnt, denn Dorothea, die sich nach ihrer Übung wieder einmal im unteren Saale aufgehalten, war mit der Gärtnerstochter hinaufgestiegen, um nachzusehen, ob es an nichts fehle. Als ich eintrat, sah ich, daß zwei prachtvolle, hohe Schilfrohre mit ihren Blütenbüscheln kreuzweise hinter dem Spiegel gesteckt waren. Unter dem Spiegel, der in einem verblichenen Rahmen von versilbertem, getriebenem Kupfer steckte, lag der Zwiehanschädel auf der Kommode, auf einem Postamente von grünem Moose weich gebettet, und um den Schädel wand sich ein Kränzlein von Immergrün. Mit den Ellbogen auf das bauchig geschweifte Möbel gestützt, stand Röschen übergelehnt und betrachtete den Kopf aufmerksam mit gerümpftem Näschen und possierlich gespitztem Munde. Etwas zurück stand die Herrin, die Hände auf dem Rücken verschränkt, wie es schien in ernsthaften Gedanken das Werk ihrer Hände gleichfalls beschauend. »Bewundern Sie unsere Tapezierkünste«, wandte sie sich zu mir. »Wir haben Ihren stummen Reisekameraden den Aufenthalt etwas verschönert und Sie dabei mitgemeint. Soeben bedenke ich aber, dass Sie sich des Gefährten entledigen und ihm die Ruhe gönnen sollten. Wir wollen ihn gelegentlich auf unserem Gottesacker begraben. Ich habe just eine wohlgeborgene kleine Kopfstelle unter den Bäumen für ihn ausgedacht, die niemals umgegraben wird.« Dieses »gelegentlich«, das wie ein Rosenblatt ohne alles Gewicht von ihren Lippen fiel, erklang so gastfreundlich, dass es mir sogleich das Herz erfreute. Doch erwiderte ich, der Schädel müsse nach meinem Vorsatze mit mir in die Heimat zurück, und dort wolle ich ihn endlich wieder der Erde übergeben, wenn das auch als eine leere und unnütze Handlung erscheine. »Wann gehen Sie denn?« sagte Dortchen. »Ich denke, morgen, wie ausgemacht.« »Sie gehen nicht, sondern tun, was der Papa rät.« »Kommen Sie, ich zeige Ihnen was Hübsches.« Sie öffnete ein altes, eingelegtes Schränkchen, das in der Ecke stand, und nahm einige sehr bunte, feine und echte chinesische Tässchen aus demselben hervor. »Sehen Sie, die habe ich von Ihrem und unserem Trödelmännchen erwischt. Er hat mir noch mehrere in Aussicht gestellt, aber nicht Wort gehalten bis jetzt. Wir haben sie hierher gebracht, damit sie uns einmal zum Kaffee bei sich einladen können oder unten im Saal, und damit auch etwas Artiges in ihrem Zimmer ist. Schau auf, Röschen, so hat Herr Lee Flöte gespielt, als ich ihn zuerst gesehen. Sie nahm meinen Stock, hielt ihn wie eine Flöte an den Mund und sang dazu ein paar Zeilen der Freischütz-Arie »Und ob die Wolke sie verhülle«, und den Stock weglegend sang sie in beschleunigtem Tempo, sie übermütig abhaspelnd, die Schlussverzierung mit einer Schönheit und Sicherheit der Stimme, die mich in neues Erstaunen versetzte. Sie sang aber keine Note länger, als sich mit einer kurzen Aufwallung guter Laune vertrug, und das Lied verklang ebenso unerwartet, wie es begonnen. Plötzlich sah sie den Kaplan über den Platz gehen und rief ihn aus dem Fenster zu: »Ehrwürden, kommen Sie ein bisschen zu uns herauf. Wir schwatzen hier, bis wir zum Tee wandern und machen unserem herrlichen Dulder Odysseus den Hof. Röschen stellt die Nausikaa vor, sie, die heilige Macht Alkinoos, des edlen Phäakenbeherrschers, und ich, die Mama Arete, Tochter des göttergleichen Rexenor. Da wären Sie ja meine Gemahlin, gnädigste Heidin«, sagte der geistliche Herr schnaufend, als er in der Tat herangestiegen kam. »Merken Sie was, o geschorener Diener der heiligen Jungfrau«, lachte sie, »welche den Äther beherrscht und thronet auf goldenen Altären?« »Diese Unterhaltung geht über meinen Horizont«, rief Röschen, nachdem sie dem Kaplan einen der wenigen Stühle zurechtgerückt hatte, und zog sich zurück, indessen jener ein lustiges Plaudern begann und den Krieg mit dem Fräulein fortführte. Schließlich kam noch der Graf, um zu sehen, wo wir alle blieben, und nahm an dem Geplauder teil, bis es dunkelte und der Mond über den Parkbäumen stand, der seinen Schein in das Zimmer hineinsandte. An seiner Gestalt erkannte ich, dass nun 4 Wochen verflossen seien, seit ich mit den Arbeitermädchen unter den Silberpappeln am Flusse gesessen, und wunderte mich über den Wechsel der Dinge in einem so einfachen Lebenslauf. Im Schlosse saß die kleine Gesellschaft dann noch lange beisammen. Im Anfange schien Dortchen noch aufgeregt fröhlich. Allmählich wurde sie stiller und begnügte sich, zuweilen an dem großen Flügel kurze Sätze anzuschlagen. Zuletzt verschwand sie ohne Abschied. Ich konnte in jener Nacht keinen Schlaf finden, bis der Morgen graute, ohne dass ich mich deswegen übel befand. Kaum hatte ich eine kurze Zeit geschlafen, so wurde ich geweckt, weil die Stunde der Abreise da war. Verwirrt und in Übereilung kleidete ich mich an und lief hinüber, wo der Graf schon beim Frühstücke saß, der Wagen vor der Türe stand und der Kutscher bei den Pferden. Als wir eingestiegen waren, sagte der Graf: »Nun, wohin soll's gehen?« Keine Dorothea ließ sich sehen, und doch wagte ich weder nach ihr zu fragen, da ich die Unbefangenheit allbereits eingebüßt, noch vermochte ich ohne Abschied aus dem Lande zu gehen. Ich sagte daher, nachdem ich mich eine Minute besonnen, im letzten Augenblicke, ich wolle dem Vorschlage des Herrn Grafen folgen. »Gut so«, erwiderte er und ließ die Richtung nach der Stadt einschlagen, von welcher ich hergekommen. Ende des 11. Kapitels des 4. Bandes.